mein ganzes Leben bestimmt, ganz strikt. Würde mir Eisen eine Welt gestrickt, die Eltern befehlen, wie alles geht. Egal, ob die kleine Prinzessin es versteht. Sie werden sehen, später werde ich für Veränderung stehen. Doch dann wählten sie für mich einen Mann. Die Eltern sagen, wo lang es geht. Egal, ob die große Prinzessin es versteht. Du hast die Bilder in der Galerie. Bist Teil. Der Mann ging fort, was mir blieb, war Schmerz. Die bittere Wahrheit musste ich erfahren durch ein gebrochenes Herz. Nur Geld und Macht ist, was in dieser Welt noch zählt, brutal. Das wurde für mich die Moral. Meine Kinder lernte das mit harter Hand. Es gibt kein Gefühl, nur Verstand. Ich bin das Bild in der Galerie. Königin einer großen Monarchie. Die Tradition habe ich weitergeführt, weil die Liebe mich nicht mehr berührt. Sich entwurzelt und fremd, wenn man die